Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir Piraten erkennen, dass die gesellschaftlichen Bedürfnisse sich wandeln. Dabei wird die Teilhabe in allen Politikfeldern zum zentralen Thema. Teilhabe wird zukünftig eine höhere Priorität haben als Eigentum. Das betrifft zwar auch Patente und sogenanntes geistiges Eigentum, aber auch eben die Felder, vor allem die Felder dieses Einzelplans. Wohnen und Mobilität sind Grundrechte und müssen bezahlbar sein. Und ja, sozialer Wohnungsbau bzw. soziale Wohnungssanierung, Bestand sozial verbessern, ist wichtiger als Eigenheimförderung. Eigenheimförderung, die uns in der Vergangenheit nur Zersiedlung und ein Aufblähen der Infrastruktur gebracht hat. Richtigerweise setzt die Regierung statt auf Eigenheimförderung eher auf sozialen Wohnungsbau. Auf Herrn Schemmer antwortete Minister Groschek im Ausschuss zur Eigentumsförderung, es gäbe ja Riester. Ich weiß nicht, ob Sie sicher sind, ob das Eigentum eine sichere Altersvorsorge ist. Ich lasse das mal im Raum stehen. Fördermittel alleine reichen aber noch nicht. Die Regierung möchte Prioritäten in angespannten Wohnungsmärkten setzen. Allerdings muss das Land dabei auch selbst Vorbild sein und bei seinen eigenen Liegenschaften vernünftige Quoten für sozialen Wohnungsbau fordern, wenn das möglich ist, und nicht 5% wie bei der Ulmer Höhe in Düsseldorf. Ich weiß, ich rutsche ein bisschen ins Kommunale, aber ich habe heute noch gelesen, dass der FDP-Fraktionssitzende, und ich meine nicht Herrn Lindner, sondern den in Düsseldorf, auch eine Quote von 20-25% mittlerweile andenkt. Und Düsseldorf, die Problemstadt beim Abrufen der Fördermittel, da liegen Anspruch und Wirklichkeit der Landesregierung halt auseinander. Die scharfe Kritik des Ministers an der Wohnungspolitik der Stadt Düsseldorf bleibt unglaubwürdig, wenn bei eigenen Liegenschaften das anders gehandhabt wird. Zu oft zieht sich die Landesregierung vor der eigenen Verantwortung zurück, gibt allein der Bundesregierung die Schuld. Wir hatten eben auch schon gehört, zum Beispiel beim Programm Soziale Stadt. Soziale Stadt wird getragen von Bund und den Ländern. In der Praxis leitet das Land die Gelder des Bundes weiter. Der Bund hat nun die Mittel stark gekürzt. Die bisherigen Projekte waren allerdings im Schnitt sehr erfolgreich und zudem sind die Investitionen in solche Städtebauprojekte kein verlorenes Geld. Herr Breuer hat es bereits gesagt und Frau Schneckenburger auch. Je nach Berechnung löst ein Euro an Städtebaufördermittel bis zu 8 weitere Euro an Investitionen aus. Minister Groschek sieht das Programm Soziale Stadt als Kernelement seiner vorsorgenden Politik bezüglich demografischen Wandels, Lebensqualität und so weiter. Er bezeichnet die Kürzung des Programms durch den Bund als unverantwortliche und gesellschaftspolitische Erbsünde. Wir möchten den Minister und die Landesregierung in ihrer Arbeit unterstützen, indem wir die Aufstockung der Mittel durch Landesmittel auf zumindest das Niveau von 2010 vorschlagen. Das Land muss selbst Verantwortung übernehmen, wenn es sich nicht auf den Bund verlassen kann. Das gleiche Prinzip gilt auch für den Stadtumbau West. Auch hier zeigt sich für die rot-grüne Regierung typische Kombination aus guten Absichten und fehlender Entschlossenheit. Auch hier haben wir beantragt, das Budget wieder auf den Stand von 2010 aufzustocken. Übernehmen Sie Verantwortung und wenn Sie jetzt mit zu teuer kommen, warten wir einmal ab, wie die Empfehlungen der Enquete in 2013 aussehen. Nicht, dass uns Nachsorge mal wieder mehr kostet als Vorsorge. Verfehlen Sie Ihr Ziel präventiver Politik nicht. Wir Piraten erwarten von der Landesregierung die Umsetzung der im rot-grünen Koalitionsvertrag festgeschriebenen wohnungs- und sozialpolitischen Ziele. Wir stellen fest, die Ziele des Koalitionsvertrages sind eine schöne Absichtserklärung. Diese schöne Absichtserklärung zeigt sich nicht immer in den Handlungen der Regierung. Sie zeigt sich auch nicht im hier vorliegenden Haushalt. Und für die eigene Unterlassung versteckt sich die Regierung hinter den Fehlern der Bundespolitik. Unter den Aspekten werden wir den Einzelplan nicht ohne unsere vorgeschlagenen Änderungen, auch wenn es nur wenige sind, angesichts dessen, dass wir halt schon so spät im Jahr haben, zustimmen können, werden den Einzelplan also ablehnen. Zumindest ist es meine Empfehlung an die Fraktion. Vielleicht allerdings möchten Sie ja doch noch das Programm der sozialen Stadt und Stadtumbau West ein bisschen aufstocken. Vielen Dank. Applaus